Erster, steh auf und werde hell. Dein Licht ist da. Gottes Glanz leuchtet über dir. Zweite, Dunkelheit bedeckt die Erde. Aber über dir leuchtet Gott. Alle Menschen sehen seinen Glanz. Dritter, die Völker kommen zu deinem Licht. Auch Könige kommen zu deinem hellen Glanz. Vierte, schau dich um. Alle Menschen kommen zu dir. Deine Söhne kommen von weit her. Fünfter, du wirst es sehen und dich freuen. Der Reichtum vom Meer kommt zu dir. Sechster, viele Kamele kommen zu dir. Sie bringen Gold und Weihrauch. Sie loben Gott. Siebter, alle Tiere kommen zu dir. Sie dienen dir. Gott macht seinen Tempel sehr schön. Achter, wer sind diese Leute? Sie fliegen wie Wolken. Sie kommen wie Tauben nach Hause. Neunte, Schiffe bringen deine Söhne nach Hause. Sie bringen Silber und Gold mit für Gott. Zehnter, fremde Menschen bauen deine Mauern. Gott war früher böse. Jetzt ist er gut zu dir. Elfter, deine Tore bleiben immer offen. Die Völker bringen ihren Reichtum zu dir. Zwölfter, Völker, die dir nicht dienen, gehen unter. Diese Länder werden ganz leer sein. Dreizehnter, schönes Holz kommt zu dir. Es macht den heiligen Ort schön. Gott ehrt diesen Platz. Vierzehnter, deine Feinde kommen zu dir. Sie verbeugen sich tief. Sie nennen dich Stadt Gottes. Fünfzehnter, früher warst du allein. Jetzt macht Gott dich stolz. Alle freuen sich über dich. Sechzehnter, du bekommst das Beste von den Völkern. Du erkennst, Gott ist dein Retter. Siebzehnter, Gott gibt dir Gold statt Kupfer. Er bringt Frieden und Ordnung in dein Land. Achtzehnter, es gibt keine Gewalt mehr. Deine Mauern heißen Rettung. Deine Tore heißen Lob. Neunzehnter, du brauchst die Sonne nicht mehr. Gott ist dein ewiges Licht. Zwanzigster, deine Sonne geht nie mehr unter. Gott ist dein Licht. Deine Trauer endet. 21. Alle Menschen in deinem Volk sind gut. Sie besitzen das Land für immer. 22. Aus einer kleinen Gruppe wird ein großes Volk. Gott tut das zur richtigen Zeit.